Deutschlandfunk. Nachtradio. Und das heißt heute wieder Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um eine englische Band, die in den 80er Jahren besonders bei Kritikern und Musikerkollegen angesagt war. So richtig populär im großen Stil war sie eigentlich nie. Dazu war ihre Art Pop dann doch wohl eine Spur zu vertrackt, zu clever oder wie auch immer. Aber hier und heute dreht sich bis 3 Uhr alles um Prefab Sprout. Der Der wichtigste Mann bei Prefab Sprout war immer Paddy McAloon, Sänger und Komponist aller Lieder. Auch heute im Programm, 24 an der Zahl, in 2 Stunden, alle von Paddy McAloon geschrieben. Der ist dieses Jahr 50 geworden. Geboren ist er am 7. Juni 1957 als Patrick Joseph McAloon in Durham in der Nähe von Newcastle, ganz im Norden Englands. Zur Prefab Sprout-Besetzung während ihrer besten Zeit Mitte der 80er gehörten noch Paddys jüngerer Bruder Martin McAloon, Jahrgang 1962, der spielte Bass. Wendy Smith, geboren in Middlesbrough 1963, die sang Background, spielte dazu auch Gitarre und Keyboards. Und als vierter gehörte Schlagzeuger Neil Conti dazu, geboren 1959 in Luton bzw. London. Paddy McAloon formte die Band Anfang der 80er Jahre, manchmal kann man auch lesen, schon Ende der 70er. Er lebte bis Mitte der 80er noch bei seinen Eltern in einem alten Haus in Witten-Gilbert, einem ganz kleinen Nest auf dem Lande. Nach einem abgebrochenen Studium, Englisch und Geschichte, verdiente er sein Geld in einer Autowerkstatt. 1984 erschien das erste Prefab Sprout-Album betitelt Swoon. Wenn man es auflegte, hörte man als erstes und natürlich auch heute noch auf Seite 1 Don't Sing, hier von der Original-LP. Oh no. They were the best times, the harvest years, with jam to lace the bread. So, oh goodness, goodness knows why I throw it to the birds. Für diejenigen, die alles ganz genau wissen wollen, ich hatte den allerersten Titel gar nicht genannt. Also ganz zu Beginn lief Cars and Girls, danach vom Debütalbum Don't Sing und eben zuletzt Desire As. Erst vor kurzem neu auf CD wieder aufgelegt vom zweiten Album Steve McQueen 1985. In den USA hieß es aus rechtlichen Gründen Two Wheels Good. Da war der Name des Schauspielers Steve McQueen als Albumtitel verboten. Dieses Album gilt heute als eine Art Klassiker. Immer wieder werden ja Umfragen nach den besten Rock- und Pop-Alben durchgeführt. Und Steve McQueen von Prefab Sprout taucht eigentlich in allen solcher Listen bis heute auf. Produziert wurde es von Thomas Dolby. Der hatte Anfang, Mitte der 80er Jahre seine große Zeit. Hatte Erfolg als Solokünstler, größter Hit damals She Blinded Me With Science, und war vor allem als Produzent und Arrangeur gefragt. Zusammenarbeiten unter anderem mit George Clinton, Howard Jones und Joni Mitchell belegen dies. Der Kontakt mit Prefab Sprout kam auch ganz lustig zustande. Thomas Dolby war Gast in einer BBC-Radiosendung, wo er neue Singles beurteilen sollte. Im Laufe der Show mehr und mehr zu seinem Missfallen, weil da aus seiner Sicht nur Mist dabei war, bis er Don't Sing hörte. Penny McAloon bekam diese Begeisterung als Rundfunkhörer mit, setzte sich sofort mit Thomas Dolby in Verbindung und fragte ihn, ob er das nächste Prefab Sprout Album produzieren wollte. Gesagt, getan. Das wurde dann also Steve McQueen, und obwohl es auch wieder diese typisch vertrackten Songs enthielt, eben auch gerade zu hören, wie schon das Debüt Swoon, klang es jetzt viel besser. Dolby sorgte für einen Hochglanz-Sound. Es wurde fast so etwas wie eine Art Referenzalbum jener Jahre, was Popmusik im Studio anging. Im Zuge der Wiederveröffentlichung hat Paddy McAloon im Sommer 2006 einige Lieder von Steve McQueen noch einmal neu eingespielt, solo und akustisch, darunter auch dieses hier, Bonnie. With my vanity, I'm lost in heaven and I'm lost to earth. Didn't give you minutes, not even moments. In a tower of foil, shaded feelings, I don't believe you. When you were there before my eyes, no one planned it, took it for granted. I count the hours since you slipped away. Just churches, flowers are for funerals. Save your speeches, flowers are for funerals. Stella Martin, light is failing, making such a fool of thee. When you'd love to be someone, this is the time I've set aside from selling old rope and telling bad jokes and cul-de-sac pride. I've learned today, while falling apart, the most eloquent way to speak or to pray is straight from the heart. Oh, but to shine like Joan of Arc, you must be prepared to burn. Forget the style and choose from 12 notes. In itself it's a joy, whether it soothes or annoys, a song starts in the throat. Take two kinds of look and one wedding day. Now isn't it clear, there's nothing they'll hear that you'd want to say. And if you've known your clothes too well, then simply wash and comb your hair. And little green Isaac, you're gonna walk backwards through the room. Does that mean I won't see you? It means you walk backwards through the room. And little green Isaac, I hear still wet behind the ears. Isaac is a soft name, it sounds like a pocket full of rain. Oh, well up that stairway he rolls, and down that stairway he goes. And little green Isaac, you're gonna walk backwards through the room. Does that mean I won't see you? It means you walk backwards through the room. And little green Isaac, I hear still wet behind the ears. Isaac's a soft name, it sounds like a pocket full of rain. Well, up that stairway he rolls, and down that stairway he goes. Green Isaac, green Isaac, green Isaac. Zuerst Bonnie, ein Lied vom Album Steve McQueen, aber nicht in der bekannten Albumversion, sondern von Paddy McAloon noch einmal neu aufgenommen und auf einer Bonus-CD zur kürzlichen Wiederveröffentlichung. Danach Green Isaac aus der ersten LP Swoon. Und da hört man Wendy Smith als Sängerin besonders deutlich. Aber eigentlich hört man sie immer, auf jedem Lied, jedenfalls der frühen Alben. Ich sagte ganz am Anfang schon, richtig kommerziell erfolgreich waren Prefab Sprout eigentlich nie. Trotzdem schafften es einige Singles in die englischen Hitparaden, allerdings meist nicht bis in die oberen Ränge. Zu diesen bis heute bekannteren Stücken gehört auch When Love Breaks Down. We're apart.

are cheating. Nach When Love Breaks Down vom Steve McQueen Album noch einmal ein Ausschnitt aus der ersten LP Swoon. Diesmal leicht verschachtelt, wie so oft, Technique. Und wenn ich schon ein paar Mal Prefab Sprout als Gruppe mehr für die Kritiker als für die Hitparaden bezeichnet habe, 1988 stimmten auch die Platzierungen. Das dritte Album, From Langley Park to Memphis, kam in England immerhin bis auf Platz 5. Und diese Single erstmalig in die Top 10, Platz 7 für The King of Rock'n'Roll. Hot dog, jumping fire. turkey. So rockig waren Prefab Sprout selten. Hintereinander zwei Ausschnitte aus dem Album From Langley Park to Memphis. nach The King of Rock'n'Roll zuletzt The Golden Calf. Das ganze Album klingt nicht so einheitlich. Thomas Dolby hat es auch nicht durchgängig produziert, wie den Vorgänger Steve McQueen, sondern nur 4 Stücke. Aber Fans mochten offenbar dieses Hin und Her und dass auch einige einfache Rockstücke mit darunter waren. Jedenfalls für ihre Verhältnisse, denn eine Grundsperrigkeit ist fast allen Prefab-Sprout-Stücken eigen. Diese kleinen Widerhaken beim ersten Hören weiß man nie genau, in welche Richtung die Lieder nun gehen werden. You can keep the good times, righteousness, the best part in life. Rather than pretend we are A1, ultra fine. Shall I be the first then to say what we have found? There's something in our lifetime won't let us settle down. Darling, it's a life full of surprises. It's no hope growing older. You don't have to pretend you're not crying when it's even in the way that you're walking. Never let your conscience be harmful to your health. Let no neurotic impulse turn inward on itself. Just say that you were happy, as happy would allow, and tell yourself that we'll have to do for now. Darling, it's a life full of surprises. It's no help growing older or wiser. You don't have to pretend you're not. Girls would say it best. Now I'm dying. to bow if love demands it. Moon dog, guess who's on the move? Moon dog, guess who's on the move? Up there a flag will fly. Asleep by ten, and daddies shook their fists at hidden communists. The earth was merely round before the slapback sound. Is there one spell can break the once and future king? Im Soundcheck geht es heute um die englische Band Prefab Sprout. In der ersten Stunde lag der Schwerpunkt auf den frühen Jahren, aber wir sind jetzt auch schon immerhin beim 1990er Album Jordan the Comeback angelangt, daraus eben Moondog. Davor Life of Surprises aus Protest Songs von 89. Bis zu den Nachrichten jetzt noch ein ziemlich unbekanntes B-Seitenstück einer Maxi, es heißt Silhouettes. Um 2:05 geht's dann weiter mit Prefab Sprout. Bye. Deutschlandfunk.